der Faktor Stadtgründung als wesentlicher Inhalt landesherrlicher Raum- und Wirtschaftspolitik. Das gilt mit Verschiebung der zeitlichen Schwerpunkte für alle genannten Herrschaftskomplexe, die freilich in ihrer territorialen Entwicklung durch Stufen unterschiedlichen Fortschritts gekennzeichnet sind. Gründungsakte vollenden nicht nur die Stadtwerdung älterer markgrafherzoglicher Burgorte, sie markieren vielfach auch einen ersten Abschluss im Siedlungsausbau und in der Formulierung eines wirtschaftlichen Raumkonzepts. Gegenüber diesem Stadttypus, der nur ausnahmsweise die kleinstädtische Dimension überwindet, treten große, aus älteren Wurzeln kontinuierlich weiterentwickelte Städte zurück. Der Typus Bischofsstadt fehlt in den östlichen Territorien vollständig, ebenso mangelt es an königlichen Pfalzorten als Ansatzpunkten einer reichsstädtischen Entwicklung. Versucht man den Urbanisierungsprozess in den einzelnen Territorien etwa um 1500 in Zahlen auszudrücken, so ergeben sich folgende Werte. Im Lande Österreich unter der Enns, also heute Niederösterreich, das um 1200 mit Wien, Krems und Wiener Neustadt drei vollentwickelte Städte zählte, stieg deren Zahl bis 1300 auf 26 an. Von diesen waren 16 landesfürstlich, 4 unterstanden auswärtigen Reichsstiften, Passau, Regensburg, Freising, und 6 dem landsässigen Adel. Bis 1400 war die Zahl der Städte auf 33 gewachsen, wobei es sich beim Zuwachs durchwegs um patrimoniale Kleinstädte handelte, bis 1500 auf 36. Durchaus abweichend verlief die Entwicklung im Lande ob der Enns. Hier stand Bern um 1306 und um 1407 landesfürstlichen Städten, eine hochstiftliche, eine passauische und seit 1367 adelige Stadt gegenüber. Zwei patrimoniale Städte wuchsen bis 1500 zu. Im Herzogtum Steiermark waren von den 15 zwischen 1200 und 1300 zu Stadtrang aufgestiegenen Orten 11 landesfürstlich, 3 hochstiftlich und eine adelig. Bis 1400 veränderte sich das Zahlenverhältnis von landesfürstlichen zu nichtlandesfürstlichen Städten hier auf 15 zu 5, bis 1500 auf 18 zu 3. Dominierte der Landesherr in den bisher genannten Ländern im Besitz von Stadtherrschaften, so war seine diesbezügliche Stellung im Herzogtum Kärnten eine vergleichsweise schwache. Nicht nur die beiden vielleicht noch ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Städte Friesach und Villach entstanden unter hochstiftlicher Herrschaft, sondern es waren auch 3 der insgesamt 6 Neustädte des 14. bzw. sämtliche 3 des 15. Jahrhunderts der unmittelbaren Herrschaft des Herzogs entzogen. Um 1500 standen somit 7 hochstiftlichen und einer adeligen Stadt nur 3 landesherrliche Stadtorte gegenüber. Die zahlenmäßige Erfassung der mittelalterlichen Städtebildung in den ostösterreichischen Territorien konnte deutlich machen, dass nur 5, das sind etwa 6% der um 1578 Stadtorte noch dem 12. Jahrhundert zuzuzählen sind. Die überwiegende Mehrzahl, 53, das sind 68%, jedoch dem 13. Jahrhundert angehörte. Der nicht unerhebliche Rest von 20 vorwiegend patrimonialen Kleinstädten, 26%, verteilte sich auf das 14. und 15. Jahrhundert. Im Kontext der angesprochenen Fragestellung bedeutet dies, dass die Stadtbildung im österreichischen Raume schwergewichtig erst zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die feudale Differenzierung bereits wesentliche Entwicklungsstufen erreicht hatte. Nun zum zweiten Problemkreis der Größe der städtischen Population. Wenn Wien seit der Festschreibung des städtischen Steuerkontingents seit dem 15. Jahrhundert in Österreich als halber vierter Stand galt, so beweist dies den enormen Abstand im Leistungsvermögen zwischen der Residenzstadt und den übrigen 18 mitleidenden Städten und Märkten. Mit seinen ca. 1000 Häusern zu Ende der Babenberger Zeit, also etwa um 1250, bildete es den einzigen Vertreter in der Kategorie Großstadt, während in die Größenordnung zwischen etwa 2000 und 5000 Einwohnern im 15. Jahrhundert, sind alles Schätzungen, ca. 15 Städte zu rechnen sind. Die überwiegende Mehrzahl der Städte dürfte am Ausgang des Mittelalters nicht einmal die 1000-Einwohner-Grenze erreicht haben. Einwohnerzahl und ökonomische Leistungsfähigkeit erlauben wohl keinen exakten Schluss auf das Entwicklungsniveau von städtischer Administration und Sozialstruktur. Allgemein lassen sich freilich Fortschritte in der kommunalen Autonomiebewegung, aber auch in der Differenzierung der sozialen Verhältnisse in Wien und in den größeren, auch im Fernhandel beteiligten Städten am frühesten nachweisen. Ein wesentliches Korrektiv bildet dabei die Standesqualität des Stadtherrn, zumal sich vor allem in bischöflichen Städten nicht nur eine Verzögerung der Verfassungsentwicklung und somit ein fortdauernder Aktionsraum für ministerialische Amtsträger, sondern generell Beschränkungen der bürgerlichen Rechte abzeichnen. Nun zum dritten Problemkreis, zum Problem der Herrschaftsstruktur. Die Frage nach dem Verhältnis von Bürgertum und Adel verlangt im Besonderen nach einem kurzen Hinweis auf die Entwicklung der landesfürstlichen Ministerialität. Innerhalb derselben scheiden schon die Quellen des 12. Jahrhunderts, die Nobiliores, Meliores, Potentiores oder Prudentiores von den übrigen. Diese, man könnte sagen, Oberschicht der Dienstmannschaft konnte vor allem in den Rodungsgebieten qualifizierten Herrenbesitz erwerben und sich teils auch durch Kirchenvogteien im Anschluss an die Reste der hochfreien Familien zur Landherrengruppe entwickeln. Besonders im Lande unter der Enns hat ein Großteil der Ministerialen aus der Familie der Babenberger als Träger der landesherrlichen Expansionspolitik Zugang zum Stand der Landherren gefunden. Mitunter wurden sie selbst zu Städtegründern, wie etwa die Kurenringer, die im 13. Jahrhundert die Herrschaft über 5 Städte im Norden der Donau ausübten. Andere Familien erreichten durch Übernahme einflussreicher Ämter, des Präfektus, des Capitanius, eine starke Position, vor allem in landesfürstlichen Städten. Auch die angesprochene spätmittelalterliche Zunahme patrimonialer Städte geht im Wesentlichen auf die Initiative der zu Landherren aufgestiegenen Ministerialen zurück. Als innerstädtische Gruppe spielten sie jedoch niemals eine nachweisliche Rolle. Dies im deutlichen Gegensatz zu den herzoglichen, in den Burgstädten angesiedelten Burgmannen, die eine bedeutsame Wurzel des späteren Ritterstandes darstellten. Zum Unterschied von der Dienstmannschaft in Österreich ist jene in der Steiermark sowie in der Herrschaft Steyr nur zum geringen Teil zu Herren aufgestiegen. Der auf Dorfherrschaften gestützte, zahlenmäßig starke ältere Ministerialentypus findet hier keine Parallele. Entsprechend dem Zusammenwachsen des Landes Steiermark aus verschiedenen heterogenen Wurzeln machten die aus der Familie der Ottakare, der Burgherren von Steyr, hervorgegangenen Ministerialen der Spitzengruppe nur einen geringen Teil aus. Dazu kamen in die landesfürstliche Mentalität eingetretene edelfreie Familien und solche aus dem Erbe anderer Grafen und Fürsten. Das energische Vorgehen der Markgrafenherzoge gegen die adeligen Gerichtsherren erklärt auch die fürstliche Dominanz im Besitz von Stadtherrschaften. Gegenüber den später im Herrenstand vertretenen gehobenen Ministerialen zeigt die niedere Ministerialität eine fortdauernde Verbindung zu den städtischen Mittelpunkten der älteren Hoheitsbezirke. Noch zu Kärnten. Kärnten wich schon durch das bis in die Neuzeit feststellbare Nebeneinander dreier Hoheitsträger, nämlich des Erzbischofs von Salzburg, des Bischofs von Bamberg und des Herzogs, und dem Fehlen einer starken herzoglichen Gewalt von den bisher genannten Ländern ab. Andererseits erreichte auch hier die Dienstmannschaft der Spanheimer, eben der Herzoge, wohl nicht über die Ausstattung mit Kolonisationsgut, so doch über den Einsatz als Untervögte auf geistlichen Besitz qualifizierte Herrenrechte. In den Besitz einer Stadtherrschaft gelangten sie allerdings erst im 14. Jahrhundert in einem Falle. Als urbane Gruppe fielen sie aus. Bereits im 13. Jahrhundert deutlich von den spanheimischen Ministerialen unterschieden werden die Burgmannen der zentralen Burgstädte des Herzogs, die ständisch etwa in eine Reihe zu stellen sind mit den Ministeriales Minores der Bischöfe von Salzburg und Bamberg sowie der Görzer Grafen. Bezogen auf ihre Rolle für die österreichische Stadt lassen sich hinsichtlich der Ministerialität folgende Aussagen formulieren. Während die Ministeriales Majores im Wesentlichen im 11. und 12. Jahrhundert auf unterschiedliche Weise zu eigener Herrschaftsbildung gelangten und folgend vielfach selbst Marktsiedlungen, in Einzelfällen sogar Städte anlegten, wurden die niederen Dienstmannen vor allem in den alten Burgstädten und in den an sie anschließenden Gründungen zu einer stadtsässigen sozialen Gruppe. Besonders dort, wo einer großen Zahl von Dienstmannen der Aufstieg versagt blieb, bildeten sie innerhalb der Stadt eine deutlich fassbare Organisation aus. Nun zum eigentlichen Hauptteil, zum Problem Stadt und Adel, wobei ich den Begriff Adel unter Anführungszeichen setze. Die österreichische Stadt kennt keine revolutionäre Phase der kommunalen Entwicklung. Ob landesherrlich, ob bischöflich oder auch adelig, unterstand sie einer festgefügten Herrschaft, die weitgehend den Grad ihrer Autonomie bestimmte. Die Frage nach der Rolle der Ministeriales oder auch der Milites im Rahmen der städtischen Freiheitsbewegung ist daher nicht erheblich. Das Interesse muss sich vielmehr auf die Funktion dieses Stadtadels innerhalb der obrigkeitlichen Administration und seine Verflechtung mit dem Bürgertum, insbesondere dessen Oberschicht, konzentrieren. Otto Brunner hat eindrucksvoll darauf hingewiesen, dass am Übergang zum Spätmittelalter, insbesondere in Wien, aber auch in anderen österreichischen Städten, Gruppen von Ritterbürgern in Erscheinung treten, deren einzelne Vertreter als Miles et Civis oder abwechselnd als Milites und Cives bezeichnet wurden. Es handelt sich dabei um Bürger der Oberschicht, die als rittermäßig galten, mitunter auch die Ritterwürde der Form nach erwarben und über Grundbesitz, einschließlich fester Häuser auf dem Lande, zumeist als Lehen verfügten. Die Gleichstellung des Erbbürgers oder des rechtmäßigen Bürgers mit den ritterlichen, das heißt den sendmäßigen Leuten, wird durch die beiden Fassungen des österreichischen Landrechts von 1278 und 1296 bestätigt. Noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts waren etliche dieser bürgerlichen Ritter oder ritterlichen Bürger als Soldreiter im landesfürstlichen Dienst tätig. Sie führten den Titel Dominus, besaßen große Steinhäuser, in denen selbst die Herzoge Rechtshandlungen vornahmen und Feste veranstalteten, und sie verfügten über Schreiber und Kapläne. Beträchtlich mehr Mühe als Besitz und Lebensweise einzelner dieser Familien zu erfassen, macht die Beantwortung der Frage nach ihrer Herkunft. Eine Wurzel der Wiener Ritter und Erbbürger wurde in der älteren Militärschicht des Stadtherrn gesehen. Dem wird wohl in Einzelfällen zuzustimmen sein, wenngleich eindeutige genealogische Zusammenhänge wenig gesichert sind. Ein einziger Fall scheint darauf hinzudeuten. Auch die Annahme, dass den Grundstock die im Fernhandel reich gewordenen Familien bildeten, lässt sich von der Quellenbasis her nicht verifizieren. Allerdings spricht die im Handels- und Geldgeschäft gegenüber der Feudalrente höhere Akkumulationsgeschwindigkeit des Kapitals für diese Variante, zumal auch zahlreiche Mitglieder des Patriziats sehr früh als Träger landesfürstlicher Ämter in Erscheinung traten, was wiederum ihre Kreditfähigkeit voraussetzte. Die Übernahme des Amtes des Münzmeisters, Hubmeisters, Landschreibers oder Amtmannes bot aber selbst wiederum die Möglichkeit der Emanzipation, des Grund- und Rentenkaufs und formte so in Verbindung mit dem Geld- und Kreditgeschäft das ökonomische Bild dieser Schicht. Es ist für den mittel- und westeuropäischen Raum nicht untypisch, dass ein Großteil des gehobenen Bürgertums in der Münzer Hausgenossenschaft vertreten war, wir hörten darüber bereits, die seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert das Edelmetall und den Geldwechsel für die herzogliche Münze besorgte. Eine Verbindung der Münzer Hausgenossenschaft als Gesamtheit mit der stadtherrlichen Dienstmannschaft steht jedoch nicht fest. Hingegen lässt sich vergleichsweise die Zugehörigkeit der ältesten Münzmeister der salzburgischen Münzen in Friesach und in Laufen zur erzbischöflichen Ministerialität eindeutig nachweisen. Die Übernahme von Ämtern im Rahmen der landesfürstlichen Kammer- und Gerichtsverwaltung teilte sich die Wiener Ritterbürgerschaft mit Bürgern anderer Städte, etwa mit Bürgern von Krems, von Stein oder Tulln. Ein breites rittermäßiges Patriziat blieb auf die Hauptstadt Wien beschränkt, was sich schon aus den vorhin angesprochenen Größenrelationen zum Teil erklärt. Allerdings lassen sich auch in anderen Städten Vertreter dieser rittermäßigen Schicht im Rahmen der Bürgerschaft nachweisen, so in größerer Zahl etwa in Klosterneuburg, in Tulln, in Eggenburg, in Kremstein, in Gmunden und Wiener Neustadt. Auch hier ist der Eintritt über den Fernhandel reich gewordener Bürger in den Stand der Ritter und edlen Knechte in Verbindung mit dem Erwerb von Land und Lehnsbesitz anzunehmen. Dass dieser Vorgang nicht einfach mit dem werdenden Begriff des Aufstiegs umschrieben werden sollte, wurde zufolge der bereits angezogenen Ebenbürtigkeit des Patriziats mit dem niederen Adel zu Recht betont. Andererseits verbindet sich der Milestitel doch mit einer Lebensform, die von ihren ökonomischen Voraussetzungen für die Mehrzahl der Bürger unerreichbar blieb und gerade die seit dem 14. Jahrhundert, lässt sich feststellen, vor allem bei den Bürgern der Spitzengruppe, ihren Wohnsitz auf ihre Dominien außerhalb der Stadt zu verlegen, was doch einen Vorrang der adelig-ritterlichen Lebensweise im sozialen Wertmaßstab anzudeuten scheint. Brachte das Bürgertum eine stark mobile Komponente in die Ausbildung der spätmittelalterlichen feudalen Schichten. So ist andererseits zu beachten, dass diese Mobilität keineswegs eine einseitige war. Schon seit dem mittleren 13. Jahrhundert kann das Aufgehen von einzelnen Personen, ja sogar ganzer Familien, ritterlichen Standes in der Bürgerschaft nachgewiesen werden. Beispiele hierfür liefert die 1305 genannte Gemeinde der Ritter Zesteier, die sich wohl zum Großteil aus otakarischen Ministerialen herleitet. Mitglieder derselben saßen 1306 zusammen mit bürgerlichen Vertretern im städtischen Rat. Im Verlaufe des 14. Jahrhunderts gingen zahlreiche dieser Ritterbürger in der Bürgerschaft auf, sofern sie nicht durch den Erwerb von Landgütern die Landstandschaft erreichten. Sowohl siedlungsmäßig als auch sozial deutlich gegenüber der Bürgerschaft abgegrenzt war hingegen die seit 1260 belegte Judenburger Rittergemeinde, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die eppensteinische und dann an die Otakare gefallene Burgmannschaft zurückging. Ein Konnubium zwischen diesen teils bis ins 15. Jahrhundert verfolgbaren Rittergeschlechtern und der Judenbürger Bürgerschaft ist nicht nachweisbar. Eine ähnliche Sonderstellung gegenüber der bürgerlichen Gemeinde dürften jene ritterlichen Burghüter eingenommen haben, die sich in Radgersburg im späteren 13. Jahrhundert niederließen und dort steuerfreie Häuser erwarben. Das in Fürstenfeld und Klagenfurt deutlich, in Leoben zumindest ansatzweise nachweisbare Phänomen, dass bei der Stadtanlage des 13. Jahrhunderts einzelnen rittermäßigen Burgmannen Türme der Stadtbefestigung übertragen wurden, mit denen sich Lehensbesitz im Umfeld des Burgortes verband, wird sicherlich nicht auf die genannten Beispiele beschränkt gewesen sein. Auch in der Nähe der Stadttore befindliche Höfe, in der Hand ritterlicher Gefolgsleute des Stadtherrn, mit denen ebenfalls Defensionsaufgaben verbunden waren, zählen in den Umkreis dieses Typus. Während nun in Fürstenfeld die über den ritterlichen Besitzer gegebene Verbindung zwischen Stadtturm und Dorfherrschaft bis nach 1400 nachgewiesen werden kann, ist anderswo, etwa in Leoben, die Trennung bereits viel früher erfolgt. Die für die Länder Österreich und Steiermark aufgezeigte Variantenbreite in der Entwicklung des Verhältnisses von Bürgertum und Adel ließe sich am Beispiel Kärntens noch um einige Facetten bereichern. Ich kann hier vielleicht dann im Zusammenhang der Diskussion darauf noch näher eingehen. Nun zum Problemkreis Stadtadel und Stadtverfassung. Es ist eine im gesamten Untersuchungsraum feststellbare Tatsache, dass neben den vorwiegend der stadtherrlichen Dienstmannschaft entstammenden Amtleuten, Pflegern und Burggrafen auch der Richter derselben entnommen wurde. Dieser Zustand bildet in kleineren geistlichen und patrimonialen Städten vielfach noch im 14. Jahrhundert die Norm, als das Stadtgericht in den größeren, vorwiegend landesfürstlichen Gemeinden schon längst mit Personen aus der Bürgerschaft, teils sogar über ausdrücklich verbriefte Vorschlagsrechte besetzt wurde. Herrschaftliche Richter, Judices, finden sich naturgemäß am frühesten in den aus den älteren Gerichts- und Vogteigebieten ausgeschiedenen Immunitätsbezirken der Hochstifte. Nennung eines Judex in Friesach 1124-30, in Laufen 1144 geht dabei der Ausformung einer autonom handelnden Bürgergemeinde zweifellos voraus. Ferner beschränkte sich der Amtsbereich dieser Richter anfangs keineswegs auf den Stadtbereich, sondern er umfasste auch, wie bei den zumeist erst seit dem frühen 13. Jahrhundert auftretenden Judizes der herzoglichen Städte, umfasste auch die Gerichtsbefugnis in dem die Stadt umgebenden Landgerichtssprengel. Die Richter des 13. Jahrhunderts stammten fast durchwegs aus der Familie des Stadtherrn und wurden als Beamte der Stadtherrschaft auch von dieser eingesetzt. Mitunter trugen sie ihr Offizium mit anderen obrigkeitlichen Funktionen, etwa dem Amt des Mautners in Personalunion, wobei die finanzielle Wertigkeit der Ämter auch ihre Hierarchie bestimmen konnte. Die Anforderungen an die Kreditfähigkeit der Amtsleute, Amtsträger als Zeitpächter der Gefälle haben nun im Verlauf des 13. Jahrhunderts neben der von den Gerichtsgemeinden gesuchten Einflussnahme die Vorgänge bei der Besetzung des Richteramtes wesentlich mitbestimmt. So konnte etwa das stark kaufmännisch gefärbte Wiener Erbbürgerpatriziat zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Judicium Civitatis gleichsam in Zeitpacht, in Dauerpacht übernehmen und auch in anderen am Fernhandel beteiligten Städten entstammte der Judex Civitatis bereits seit dem 2. Jahrhundertdrittel der Bürgergemeinde. Ein entscheidendes Stadium in der Entwicklung der Stadtautonomie wurde zweifellos mit der gremialen Organisation der Jurati oder Consules erreicht, die sich in Einzelfällen wohl seit der ersten Hälfte in der Mehrzahl der Städte, aber erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts aus älteren Wurzeln zum Rat entwickelt haben. Jedenfalls zeigt sich etwa gegen 1300 neben dem Vordringen bürgerlicher Stadtrichter und der Reduktion ihres Gerichtssprengels auf das Stadtgebiet, auf den Burgfried, die Institutionalisierung des Rates, der zum dritten tragenden Verwaltungsorgan neben Judex und Universitas Civium wurde. Im Rahmen der landständischen Garantien zum Heiratsvertrag Herzog Friedrichs des Schönen mit dem Hause Aragon erscheint dann 1313 ein zwölfgliedriger Rat als eine wegen ihrer Formelhaftigkeit in der Forschung allerdings nicht unumstrittene Norm, zumindest was die Leitungsgremien der Städte des Herzogs in Österreich unter der Enns und in der Steiermark betrifft. Aber auch in Kärnten lässt sich in den größeren Städten seit Ende des 13. Jahrhunderts die Durchsetzung der Ratsverfassung mit zumeist 12 Jurati Consules belegen. Die adelig-ständische Färbung des Richteramtes wurde abgebaut, wenngleich nicht selten noch bis weit ins 14. Jahrhundert die Übertragung der Richterfunktion alternierend an bürgerliche oder rittermäßige Patrizier oder landsässige Niederadelige verfolgt werden kann. Nun zum Problem Bürgertum und Stadtherr, das ich dann im Weiteren am Beispiel Wien abhandeln möchte. Die an der Wende zum 14. Jahrhundert sich abzeichnenden Änderungen in der Verfassungsstruktur der österreichischen Stadt gelten neben den in den Freiheitsbriefen garantierten Vorrechten als deutlichster Hinweis auf Fortschritte der Bürgergemeinden in der Realisierung ihrer Ansprüche auf Selbstverwaltung. Hingegen fehlte eine konsequente kommunale Autonomiebewegung mit dem Ziel der Abschüttelung der Stadtherrschaft schon zufolge der frühen Festigung der landesherrlichen Gewalt, der geringen Größe der Städte sowie dem Mangel an ökonomischem Potenzial. Lediglich in Wien kam es mehrmals zu Kämpfen zwischen Bürgertum und Stadtherren, die allerdings durchwegs aktuellen Anlässen entsprangen und zufolge der politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen nicht von so grundsätzlicher Natur waren wie etwa jene in den rheinischen Bischofsstädten. Koalitionspartner der Bürgerschaft waren anfangs bezeichnenderweise oppositionelle Gruppen der Landesministerialität. Die in Wien innerhalb der österreichischen Städtelandschaft nahezu ausnahmsweise vom 13. bis ins 15. Jahrhundert rekonstruierbare Wechselwirkung zwischen Verfassung und Sozialstruktur mag hier auch eine ausführlichere Darstellung rechtfertigen. Die 1278 am Beginn der habsburgischen Herrschaft in Österreich stehende Verschwörung zwischen der ottokarischen Klientel in Österreich, also den Gefolgsleuten König Ottokars von Böhmen, in welcher der aus einem der angesehensten Erbbürgergeschlechter stammende Baltram vor dem Stephansfreithof, eine führende Rolle spielte, wurde aufgedeckt und führte zur Flucht Baltrams sowie zur Ächtung seiner Familie. Einen Rückhalt auf kommunaler Ebene hatte dieser Versuch kaum, wenngleich sich Rudolf I., bevor er Österreich 1281 verließ, von zahlreichen Bürgern Wiens, darunter auch solchen, die unzweifelhaft zu Baltrams Anhängern gehört hatten, treue Briefe ausstellen ließ. Treue Garantien forderte auch Herzog Albrecht I. 10 Jahre später, als er die Bürgerschaft zwang, ihn als Herrn anzuerkennen und gleichzeitig auf die in einem Privileg seines Vaters ausgesprochene Reichsfreiheit sowie auf die Teilnahme an offenen und geheimen Einungen zu verzichten. 1287-88 hatten sich ja die Bürger Wiens nochmals im Kampf um das alte Recht erhoben, nachdem Albrecht mit der Einschränkung des Stapelrechts auch einen wesentlichen Eingriff in die Einkommenssituation vollzogen hatte. Der Aufstand, der letztlich auch zur Polarisierung der Interessen zwischen Erbbürgern und Handwerkern auf der einen, dem Povel auf der anderen Seite führte, endete zufolge Versorgungsschwierigkeiten mit einer politischen Niederlage des Bürgertums. Durch rasches Eingreifen der landesfürstlichen Amtleute in Keim erstickt, wurde die vorläufig letzte antidynastische Verschwörung von Gruppen der Oberschicht nach dem Tode Albrechts des I. 1308, die wiederum nach Kontaktaufnahme mit den Landherren einen Anschluss an Otto von Wittelsbach gesucht hatte. Mit der Flucht der maßgeblichen Verschwörer endete der Aufstand von 1308 nach außen hin ähnlich jenem von 1278. Nach innen zeichnet sich freilich eine wesentliche Veränderung ab. Seit dem frühen 14. Jahrhundert lässt sich der Beginn einer deutlichen Umstrukturierung der Oberschicht feststellen. Die Oligarchie der Ritterbürger, der die Ausbildung eines fast ausschließlich aus ritterlichen Geschlechtern sich rekrutierenden Patriziats damit verwehrt blieb, wandelte sich zur Herrschaft einer Vielzahl miteinander versippter Familien, die nicht nur zum Teil in die Besitzrechte der Verschwörer eintreten konnten, sondern in starkem Maße auch durch Begünstigung seitens des landesfürstlichen Stadtherrn ihre politische und ökonomische Stellung ausbauten. Die neuen Personen, die aufgrund ihres Anteils an der Niederwerfung des Aufstandes in der Folge an führender Stelle erscheinen, gehörten ihrer Herkunft nach verschiedenen Kreisen an. Unter ihnen waren Vertreter des Ritterstandes, etwa die Haarmarkter, ebenso wie Kaufleute und reich gewordene Handwerker, Wildwerker, Popfinger, wobei allerdings vor 1369 nur zweimal Handwerker im Rat nachweisbar sind. Zufolge der Zugehörigkeit zum Stadtrat als entscheidendes Kriterium für ihre politische und patrizische Qualität wurde zur Kennzeichnung dieser Schicht von Leopold Seiler der Begriff Ratsbürger, der sicherlich nicht sehr exakt ist, es aber auch nicht sein soll, vorgeschlagen. Charakteristisch für diese Gruppe war nicht nur ihr gehobener ökonomischer Standard, sondern wie schon im 13. Jahrhundert die Übernahme städtischer, kirchlicher und dann vor allem landesfürstlicher Ämter, wie jenes des Münzmeisters, des Hubmeisters, des Amtmannes, des Landschreibers oder auch des herzoglichen Hofmeisters. Dazu gab es einen viel weiteren Kreis bürgerlicher Familien, die mit den sogenannten Ratsbürgern nicht nur vielfach verschwägert waren, sondern ihnen auch wirtschaftlich und sozial nahe standen. Auch sie finden sich etwa im Besitz zahlreicher Häuser und Höfe, von Gewandkellern und Badstuben, von Fleischbänken und Kramtischen sowie als Grundherren über städtisches Areal, besonders aber über Weingärten in den Rieden außerhalb der Stadt. Im Gegensatz zur Rolle des Liegenschafts- und Rentenbesitzes als Einkommensbasis dieser Schicht wird ihre kaufmännische Tätigkeit nur sehr undeutlich fassbar. Gering ist weiters die Kenntnis von der Zusammensetzung des Rates und die Dauer der Mitgliedschaft, sieht man von den Funktionen des Stadtrichters und des in Wien seit 1282 nachgewiesenen Bürgermeisters ab. Ratslisten liegen für Wien vor 1350 insgesamt nur 4 vor, für die übrigen Städte Österreichs zusammen kaum viel mehr. Zufolge dieses Defizits lassen sich nur sehr wenige allgemeine Aussagen formulieren. So gehört etwa in Wien der Stadtrichter als Funktionär des Stadtherrn nur dann über seine Amtsperiode hinaus dem Ratsgremium an, wenn er schon vorher Ratsmitglied gewesen war. In der Regel begleiteten Angehörige der großen Familien das Stadtrichteramt oft mehrere Jahre hindurch oder alternierend mit anderen. Die Mitgliedschaft des Bürgermeisters als bürgerschaftlichem Gegengewicht zum Stadtrichter im Rat ist anzunehmen, wenn auch nicht in jedem Einzelfall exakt belegbar. Gegen eine Entwicklung dieses Amts aus dem eines Ratsmeisters, wie das in vielen kleineren Städten der Fall gewesen zu sein scheint, und für eine sozial determinierte Hierarchie innerhalb des Ratsgremiums spricht, dass in den Ratslisten wie auch in Zeugenlisten aus rittermäßigen Familien stammende Personen dem bürgerlichen Bürgermeister vorangingen. Verhältnismäßig hoch war die Zahl der im Rate aufscheinenden Inhaber städtischer, kirchlicher oder landesfürstlicher Ämter, wie wir das schon vorher feststellen konnten. Sie ist ebenso als Indiz für den in die städtische Führungsschicht, Führungsorganisation hineinreichenden Einfluss des Landesfürsten zu werten, wie eine Nachricht aus den Wiener Annalen zum Jahre 1383, dass der Herzog den Bürgern zum Schimpf, diese Erklärung, diese Lesart ist umstritten, nach Absetzung zweier Ratsbürger, zwei Ritter in den Rat entsandt habe. Die von der Forschung mehrfach angesprochene Bürgermeister- und Ratswahlordnung der Herzoge Wilhelm, Leopold und Albrecht IV. Von 1396 sah die Wahl des Ratsmittels je zu einem Drittel aus Erbbürgern, Kaufleuten und Handwerkern vor. Die Begründung dieser Abänderung des überkommenen Modus wird damit gegeben, darf hier zitieren, dass Fürbass nicht mehr in dem Rat beieinander sitzen Sweher, Eidem, Gebrüder, Vettern oder Lötig Kaufleut oder Lötig Reich oder Lötig Erbbürger oder Lötig Handwerker. Es sollte damit sowohl der oligarchischen Herrschaft einzelner Geschlechter, aber auch der Dominanz einzelner Berufsstände Einhalt geboten werden. Wenn hier, wie auch vereinzelt am Beginn des 15. Jahrhunderts, von dem Erbbürger, den Erbbürgern als besonderem Wahlkörper gesprochen wird, kann es sich dabei weder um das Ritterbürgertum des 13. noch um das Ratsbürgertum des 14. Jahrhunderts handeln. Vielmehr sind mit Erbbürger hier in diesem Zusammenhang in Anlehnung an einen älteren Terminus wohl jene Bürger bezeichnet worden, die ganz oder nahezu ausschließlich vom Erträgnis liegenden Gutes lebten, im Gegensatz zu all jenen, die Hantierung und Gewerb trieben. Die Ratswahlordnung von 1396 ist vielfach im Sinne eines abrupten herrschaftlichen Verwaltungsaktes mit dem Ziele der Demokratisierung unter Anführungszeichen der Stadtverfassung durch Hineinnahme von Kaufleuten und Handwerkern interpretiert worden. Diese Sicht ist zweifellos verkürzt und unter dem Vorzeichen einer allzu scharf formulierten bürgerlich-ständischen Gliederung, möglicherweise aber auch aus der Reflexion der späteren sozialen Auseinandersetzungen zustande gekommen. Zudem waren Handwerker, wenn auch als Aufsteiger aus ökonomisch besonders qualifizierten Sparten und Kaufleute schon früher innerhalb der ratsbürgerlichen Familien vertreten. Die Satzung über die paritätische Vertretung der drei wichtigsten Arten bürgerlichen Erwerbs, wie das Otto Brunner formuliert hat, mag daher eher auf landesherrliche Vorstellungen von einem Ausgleich der Parteiungen innerhalb der Stadt zurückzuführen sein, die mit den rivalisierenden Prätendenten der Herrschaft korrespondierten. So hatte Herzog Wilhelm und nach seinem Tode Herzog Leopold die Handwerker hinter sich, insbesondere die ärmeren, zur Ratspartei in Opposition stehenden Kreise, während die Oberschicht zusammen mit den mächtigsten Landherren, bei den Adeligen, Herzog Ernst unterstützte. Es ist ein durch die gesamte spätmittelalterliche Geschichte Wiens verfolgbares Phänomen, dass die sozialen Gegensätze innerhalb der Bürgergemeinde immer erst im Zusammenhang mit dynastischen Erbstreitigkeiten augenfällig zutage traten. So auch gegen Ende des Jahres 1407, als 5 Handwerker eine Verschwörung gegen die patrizische Ratspartei und zugunsten Herzog Leopolds anzettelten. Eine wirtschaftliche Krise, deutlich erkennbar etwa in den Ausschreitungen gegen die Wiener Juden im Jahre 1406, und steuerliche Belastungen waren dieser Situation vorangegangen. Die Handwerker wurden gefangen genommen und auf Befehl des Bürgermeisters Konrad Vorlauf hingerichtet. Die spätere Einigung nun zwischen den um die Herrschaft ringenden Brüdern mündete in neue Steuerforderungen, die zufolge der Repartitionspolitik des Rates die nicht besitzende Unterschicht besonders trafen und diese gegen die Ratsobrigkeit mobilisiert. Es handelt sich hier um eine Weinsteuer, die vor allem eben jene Leute betraf, die nicht selbst Sitzer von Weingärten gewesen sind. Den Unruhen fielen Vorlauf und früher zu Herzog Ernst tendierende Ratsmitglieder zum Opfer. Nach der Hinrichtung Vorlaufs rief die anwesende Menge einen Handwerker zum Bürgermeister aus, der aber offenbar sein Amt nicht antrat, da die Ratslisten desselben Jahres den patrizischen Bürgermeister Felsberger in dieser Position nachweisen. Von einem Sieg der Handwerkerpartei konnte somit keine Rede sein. In der Folge verschwand sogar der sogenannte Äußere Rat, der sich aus einem Ausschuss der Genannten von zuletzt 200 Urkundspersonen entwickelt hatte und wahrscheinlich, die Quellen geben hier keine deutliche Auskunft, Träger der handwerklichen Bewegung gewesen war. Die politische Tätigkeit der Handwerker, die sich im Rat keine Position schaffen konnten, konzentrierte sich im Wesentlichen nunmehr auf das Genanntenkolleg, in dem sie neben den eigentlichen Honoratioren saßen. Die Herrschaft der im 14. Jahrhundert dominierenden ratsbürgerlichen Familien war allerdings am Beginn des 15. Jahrhunderts weitgehend vorbei. In die frei gewordene Lücke strömten neue Elemente, die durch eine starke Mobilität gekennzeichnet erscheinen und sich großteils aus zugewanderten Kaufleuten rekrutierten. Ihre Herkunft aus dem süddeutschen Raum kann dabei in einer Vielzahl von Fällen nachgewiesen werden. Zweifellos war auch weiterhin Reichtum erste Voraussetzung zur Erlangung politischen Einflusses, wozu nach Aussage des Enea Silvio Piccolomini nicht selten die Heirat mit einer reichen Witwe verhalf. Die schon im 14. Jahrhundert durchlässige Standesgrenze zur Oberschicht wurde weiter aufgeweicht und wohl auch im Hinblick auf den Mangel geschlossener Geschlechterkreise hat Enea Silvio 1454 formuliert: Pauci sunt in civitate, quorum pro avus vicinia novit. Auf die im 15. Jahrhundert folgenden Konfliktsituationen sei hier nur zusammenfassend hingewiesen. Ich klammere überhaupt etwa die Judenverfolgung von 1420, 21 und die Studentenunruhen von 1422 aus. In der nach dem Tode Albrechts des V. 1439 entstehenden Frontbildung zwischen Fürst und Ständen spaltete sich die Wiener Bevölkerung in eine die Massen umfassende ständische und eine in der Oberschicht verankerte kaisertreue Partei, wobei allerdings Koalitionen über die Standesgrenzen hinweg gingen. Von erheblicherer Bedeutung waren die innerstädtischen Auseinandersetzungen des Jahres 1462-63, die im Zusammenhang mit dem Kampf um das albertinische Erbe zwischen Friedrich III. Und seinem Bruder Albrecht zu sehen sind. Auf eine ins Detail gehende Rekonstruktion der Einzelereignisse muss hier verzichtet werden. Wesentlich erscheint dabei, dass die Handlungen der führenden Personen nicht exakt festgelegt waren und eher wechselnden persönlichen Interessen als den Zielen einer politischen Fraktion des Bürgertums entsprachen. Diese Instabilität fällt auch bei anderen Personen auf und lässt sich zum Teil mit der gleichartigen sozialen Stellung aller führenden Stadtbürger und damit dem Fehlen ökonomisch-politischer Konfliktstoffe im Zusammenhang sehen. Innerhalb der Honoratiorenschicht brach wohl eine Vielzahl von Fehden zwischen Personen, Cliquen und Gruppen aus, die aber nie den Charakter tiefgreifender Bürgerkämpfe mit einigermaßen konstanten, klar formulierten Konfliktzielen annahmen. Das Prinzip der Stadtregierung blieb konstant, die führende Honoratiorenschicht in ihrer Machtstellung unangefochten. Es wechselten wohl die Personen, aber ihre soziale Zugehörigkeit blieb unverändert. analysiert man die soziale Stellung der an den innerstädtischen Auseinandersetzungen von 1962, 63 beteiligten Mitglieder des genannten Kollegs, so zeichnet sich möglicherweise ein anderes Bild ab. Hier waren nach Aussage des zeitgenössischen Chronisten fast ausschließlich Handwerker in der Opposition gegen Friedrich III. Organisiert. Indem man schon von der beruflichen Zuordnung in die Oberschicht drängende wirtschaftliche Aufsteiger sehen könnte, etwa die Kürschner bilden eine solche Gruppe. Ihr späteres Auftreten an politisch maßgeblicher Seite erhärtet die Vermutung vom Vorhandensein partizipationskrisenhafter Elemente innerhalb der vorwiegend von dynastischen und persönlichen Interessen getragenen Kämpfe. Da die Handwerker aber niemals geschlossen handelten und die Konflikte auch in den Zechen, die als politische Verbände unterentwickelt waren, keine entscheidende Basis besaßen, fehlte den innerstädtischen Konflikten in Wien wesentliche Merkmale der eigentlichen Zunft- oder Bürgerkämpfe. Ferner entsprach der mangelnde Gegensatz zwischen dem gewerblichen Mittelstand und den lohnabhängigen Unterschichten dem niedrigen Entwicklungsstand von Exportgewerbe und mittelalterlicher Massenproduktion auf der Basis des Verlags, sodass die Unterschicht einschließlich der in Wien recht zahlreichen Weingartenarbeiter nur beschränkt ein konfliktfähiges Potenzial ausmachte. Wie bereits angedeutet, haftet der Möglichkeit einer detaillierten Rekonstruktion der Wechselwirkung von Verfassung und Sozialstruktur am Beispiel der Hauptstadt ebenso ein Ausnahmecharakter an wie der großstädtischen Entwicklung Wiens im Rahmen des österreichischen Städtewesens. Keineswegs heißt dies jedoch zugleich, dass sich die angesprochenen Entwicklungszüge in jedem Fall grundsätzlich von jenen in anderen Städten unterschieden hätten. Insbesondere die landesfürstlichen Bürgersiedlungen, unter denen sich mehrere am Fernhandel beteiligte Mittelstädte befanden, Krems, Neustadt, Enz, Steyr, Wels etc., lassen schon durch ähnliche Privilegierung und Rechtsbildung durchaus vergleichbare Strukturen erkennen. Auch die zunehmende Verbürgerlichung des Stadtrichteramtes und die Durchsetzung der Ratsverfassung an der Wende zum 14. Jahrhundert ist hingewiesen worden, ebenso auf die Tatsache, dass der ältere Typus des Ritterbürgers Civis et Miles dieser Zeit in Rückbildung begriffen war. Der Erwerb von Grund und Boden außerhalb der Stadt zu Eigen oder zu Lehen verlor seine Ergänzungsfunktion für den Ritterstand, zumal an die Stelle der militärisch-gefolgschaftlichen dinglich-finanzielle Verpflichtungen traten. Dominiert in weiterer Folge das Beutellehen anstelle des Ritterlehens. Insgesamt zeichnet sich nicht nur zur Folge obrigkeitlicher Regulierung, ich verweise hier jetzt nur gesamtheitlich auf die Maßnahmen Rudolf des Vierten, sondern auch der konjunkturellen Entwicklung ein Bedeutungsverlust des Besitzes von Grundrenten für Aufstiegsvorgänge ab. Andererseits blieb der Erwerb adeliger Herrschaften und der Eintritt in die Landstände als politisches Ziel des Stadtbürgers erhalten, sodass die bürgerliche Existenz oftmals nur eine Durchgangsphase bedeutete. Die materielle Grundlage hierfür wurde zumeist über kaufmännische oder gewerbliche Tätigkeit, nachfolgend über Kreditgeschäfte, besonders das Ämter- und Pfandwesen geschaffen. Deutlich fassbar werden spezifische Aufstiegsmuster etwa im Bergbau, im Salinenwesen sowie in der Eisenverarbeitung. Daneben gibt es freilich weiterhin stadtsässige, rittermäßige Familien aus alten Geschlechtern, reich gewordene Bürger, welche die Ritterwürde erwarben, und andere Edelfeste mit ausgedehntem Grundbesitz, die sie vielleicht gar nicht anstreben. Zur Ausbildung geschlossener Patriziate waren sie allerdings zahlenmäßig zu schwach, und die rasche Fluktuation der Familien ist ein gesamtösterreichisches Phänomen. Die genannten Elemente, rittermäßige Familien, Kaufleute und aufgestiegene Gewerbetreibende, waren es auch, die trotz des in einer Vielzahl von Städten grundsätzlich vorhandenen Zugangs des Handwerkers zu den Ratstellen, die städtischen Ämter und Ratstellen dominierten und sich als Herren des Rates zur Obrigkeit der Bürgergemeinde entwickelten. Freilich zeichnet sich dabei eine beträchtliche Bandbreite zwischen jenen Städten ab, wo der Handwerker bis zu Beginn der Neuzeit aus den entscheidenden Leitungsgremien ferngehalten wurde, und solchen zumeist kleineren Plätzen, wo er das bestimmende Element darstellte. Hier wie dort galt qualifizierter Hausbesitz als wesentliches Kriterium der politischen Berechtigung. Spätestens seit dem 15. Jahrhundert gelang es dann in der Regel der Gemeinde und damit dem Handwerk, in der Form der sogenannten äußeren Räte eine Kontrollinstanz zum kaufmännischen oder besitzbürgerlichen inneren Ratsgremium zu installieren. Die Unterschichten blieben weiterhin von der Einflussnahme auf das politische Leben der Stadt ausgeschlossen, wobei allerdings darauf zu verweisen ist, dass mit einer Ausnahme innerhalb der habsburgischen Länder der Typus Exportgewerbestadt mit den charakteristischen Abhängigkeitsverhältnissen breiter Schichten vom kaufmännischen Kapital überhaupt fehlte. Die Rolle Wiens als Sitz des Herzogs, als Residenz, implizierte naturgemäß eine weit stärkere Betroffenheit von Vorgängen innerhalb der Dynastie, als dies bei den anderen Städten zu erwarten war, die mehr von den Machtansprüchen lokaler Amts- und Herrschaftsträger bedrängt wurden. Hier fehlen daher auch innere Unruhen im Zusammenhang mit den Kämpfen im Herrscherhaus und zwischen Ständen und Landesfürsten. Lediglich in der um 1400 kulminierenden ständischen Einungsbewegung, wie auch in den wechselnden Koalitionen während der Wirren unter Friedrich III., traten die kleineren Städte politisch aktiv in Erscheinung. Wenn in diesem Zusammenhang einzelne von ihnen auch öffentlich dem Kaiser den Gehorsam aufsagten, so geschah dies nicht als Akt eines kommunalen Autonomiestrebens, sondern unter gleichzeitiger Anerkennung eines in einer anderen fürstlichen Person beruhenden Herrschaftsverhältnisses. Inwieweit der Bildung handwerkständischer äußerer Räte vehemente Auseinandersetzungen zwischen Ratsbürgern und Bürgergemeinde vorangegangen sind, ist kaum zu entscheiden. In Einzelfällen wie etwa in Judenburg zu Beginn des 14. Jahrhunderts werden immerhin soziale Zwistigkeiten ansatzweise fassbar. Eines der wenigen ausführlicher überlieferten Beispiele einer typischen Konfliktsituation und ihrer Bereinigung soll hier abschließend angesprochen werden. In Wiener Neustadt hatten patrizische Geschlechter seit dem frühen 14. Jahrhundert die städtischen Ämter an sich gebracht. Unregelmäßigkeiten, vor allem bei der Steuereinhebung und Verwaltung, führten dann 1395 zu einer oppositionellen Bewegung der Bürgerschaft, wobei sich der Stadtrichter den Ratsgegnern anschloss. Der Rat wiederum beschuldigte die Gemeinde, sie behindere die Ergänzung. Die Streitsache gelangte an den Herzog, der dann über eine Kommission in seinem Sinne entschied. Es ist bezeichnend und für Städte aller Herrschaftstypen nachweisbar, dass die Bürgergemeinden in der praktischen Handhabung ihrer Autonomie in zunehmendem Maße versagten, zur Schlichtung ihrer Konflikte immer mehr an die Stadtherrschaft appellierten und nicht zuletzt dadurch deren ordnendes Eingreifen selbst herbeigeführt haben. Von hier aus bedurfte es dann nur eines kleinen Schrittes, um die Städte seit dem 16. Jahrhundert dem neuzeitlichen Staat völlig einzuverleiben. Dankeschön. Pregato tutti quanti di tener conto dell'appunto del riassunto della relazione che abbiamo sentito stamattina, anch'io vorrei rinviare al riassunto della relazione di oggi pomeriggio, nella quale viene fuori molto, molto chiaramente il contenuto di questa relazione molto ricca di dati e di spunti di differenziazioni nello sviluppo delle città austriache nel tardo medioevo. Io chiederei che questa relazione si potesse vedere sotto quattro punti, sotto quattro capitoli generali. Come ho già detto, il titolo era la città austriaca nel tardo medioevo, costituzione e struttura sociale. E queste quattro parti, secondo me, trattano nella prima parte, adesso grosso modo, è detto da me per sommi capi, sulla città e del suo sviluppo in generale. La seconda parte, le differenziazioni all'interno dell'aristocrazia cittadina. La terza parte specie sotto l'aspetto della sua provenienza giuridica, cioè che cosa era prima di essere aristocrazia cittadina, e poi terzo punto, gli sviluppi all'interno della cittadinanza stessa, e quarto punto, sintonie e contrasti. Titoli miei. E questi due punti centrali si potrebbe anche, volendo, riunificarli sotto il titolo struttura della Herrschaft, che è semplicissimo, che si può adesso sempre lasciare la parola Herrschaft. Noi abbiamo alcuni punti comuni con gli sviluppi in Germania, ma si vede chiaramente che le città austriache non sono del tutto uguali, anzi differenziano, mi sembra parecchio, nello sviluppo delle città tedesche, soprattutto se pensiamo sempre alle città al Reno superiore. Innanzitutto le città sono piccole e le città si sviluppano abbastanza tardi, come intorno al 1500, cioè proprio alla fine del Medioevo, abbiamo in Austria, e l'oratore l'ha chiamato luoghi cittadini, cioè, questo secondo me dice già che si tratta piuttosto di strutture piuttosto limitate. Abbiamo 78 luoghi cittadini. Di questi 78 luoghi cittadini, il 6% soltanto acquista i diritti di città, pieni diritti di città, nel XII secolo. Il XII secolo, che per l'Austria è un periodo molto presto, Il maggior numero delle città austriache diventano città a pieno titolo solo nel XIII secolo, sono il 68%, poi altri 26% nel durante il XIV-XV secolo. Allora è molto tardi nel tempo, le città piccole, infatti abbiamo delle città, stiamo ritrovando adesso che abbiamo delle città con 2.000 abitanti, ecco circa 15 città con più di 2.000 abitanti, cioè c'è una città grande, è la città residenziale, no? La città di residenza del Duca, che è Vienna, e Vienna è un bubone, se vogliamo così, nel quadro completo delle città austriache, perché ha degli sviluppi particolari che poi vengono seguiti più da vicino, ma soprattutto perché ha uno sviluppo demico molto superiore alle altre città, cioè 15 città più di 2.000 abitanti e tutte le altre meno, intorno ai 1.000 abitanti. Come si sono sviluppate queste città austriache? Che radici hanno? Si sviluppano in parte, e forse mi sono anche dimenticato una cosa, noi diciamo appiattendo qui le città austriache, invece l'oratore ha detto all'inizio l'Austria non è Austria, ma ci sono quattro regioni che bisognerebbe anche distinguere, cioè l'Oberösterreich e Unterösterreich, cioè significa la parte dell'Austria al di sopra del fiume Enns, al di sotto del fiume Enns, poi c'è la Stiria e la Carinzia che hanno degli sviluppi particolari e che l'oratore ha sottolineato nella prima parte della sua relazione, ma mi sembra che se lo ripeto qui andiamo troppo avanti, rinvio di nuovo qui al riassunto. Allora, questa differenziazione. Le radici delle città austriache si sviluppano da borghi fortificati, spero di tradurre Burgorte, Burgstädte, Frühformen der Stadt als Feudalsitz, glaube ich, oder? Tramite atti di fondazione, cioè diventano città tramite atti legali. E poi ci sono altre città che formano centri di distretti di unità di signorie vescovili o signorie ecclesiastiche, prima durante il pranzo ho interpellato a diversi specialisti per sapere come bisogna tradurre Hochstift, e mi è stato detto signoria vescovile o vescovato. In questo caso è chiaro che vescovile, Hochstift, sì. Perché ha detto anche l'autore che nell'Austria orientale della quale parla non c'è vescovo, nessuna di queste città ha il suo vescovo. Competente è l'arcivescovo di Salisburgo, che Salisburgo sta nella parte dell'Austria non trattata dal motore. In Carinzia è signora anche il vescovo di Bamberg, una città molto lontana, però che ha avuto durante la fondazione all'inizio dell'XI secolo vasti patrimoni nella Carinzia, e così si trova in Italia anche in Friuli. E così sono città vescovili di un vescovo che non risiede nella città. E perciò l'oratore ha parlato di città del Hochstift e non del vescovo che sarebbe residente nella sua città. No, io le sono veramente molto grata perché sono delle questioni di cui io non mi intendo. La forma della Herrschaft non dall'interno della città, secondo Atacan, ma dall'esterno, da lì sopra, possono consistere da tre portatori di Herrschaft: il principe stesso, i vescovi dall'esterno e la nobiltà locale. Allora abbiamo dei signori cittadini che possono provenire da una di queste tre categorie. Chiedo scusa se devo dare un'occhiata ai miei appunti. Poi la struttura della Herrschaft dall'interno, cioè i ceti aristocratici all'interno della città, provengono da grande parte dai ministeriali, da quelli ministeriali che già nel XII secolo vengono definiti come migliores, nobiliores, potenziores, eccetera. E questa categoria di ministeriali riesce ad acquistare una casa da conto proprio. Sono questi ministeriali che non faranno parte della vita cittadina, invece i ministeriali inferiori che si inseriranno nella vita cittadina. E è stato detto che bisogna distinguere da questi ministeriali superiori anche un'altra specie di ministeriali che in tedesco si chiamano Botmanen, cioè ministeriali di castelli, non castellani si dice? Si vede che qui ci sono molti problemi, forse vi verranno fuori meglio nella discussione. Io posso solo dare un accenno alla relazione. Poi è stato detto qual è la differenza negli sviluppi della Carinzia, che già il professor Elze ha accennato, anche che se qualcuno poi vuole essere informato meglio e domanderà al relatore. Come sviluppo generale, su questa base, cioè abbiamo visto la base del sviluppo delle città tardi, le città piccole, il reclutamento degli strati superiori all'interno di queste città, e questo tutto comporta che la Herrschaft sopra la città è già molto consolidata quando la città comincia ad esistere come città, cioè come universitas, ma ovviamente non nel senso come abbiamo sentito per il meridione. E abbiamo qui una nobiltà che anche il professor Knigla non chiamerebbe nobiltà, ma nobiltà in virgolette, e questi sono nobili che si chiamano nei documenti Minisecilis, cioè che hanno una denominazione doppia di Minisecilis, e sono dei ceti superiori nati già cavalieri, se traduco bene, Rettabürger. Cioè poi ci sono altri cavalieri, altri milites, che vengono fatti milites con l'addobbo e tutto il cerimoniale necessario. Allora due categorie di milites all'interno dello strato aristocratico, dello strato superiore della città, e spero che ci si renda conto delle mie difficoltà di traduzione con questa ambivalenza della terminologia. La provenienza di Milites è la provenienza di questa nobiltà in virgolette, è anche problematica in quanto ci sono diverse teorie. Qualcuno vuole che provengano questi Miles e Civis, che provengono dai vecchi Milites, altri vogliono che siano degli strati che si siano arricchiti col grande commercio, ma non sembra che la situazione sia molto chiarita. Loro riescono a una ascesa, una maggiore ascesa sociale come detentori di uffici del signore territoriale e soprattutto, come è stato detto, come monetari. Io ho detto ascesa e l'autore, cioè l'errore ancora per la quinta, ha detto che lui non parlerebbe di ascesa, ma parlerebbe piuttosto di un'equivalenza tra patriziato cittadino e con una nobiltà inferiore. Cioè ci sono degli strati sociali che non corrispondono, ma che sono molto fluttuanti, come è venuto fuori durante tutta l'azione. Non c'è una stabilità sostanziale, strutturale della cittadinanza all'interno delle città austriache, ma variano molto. Ci sono delle tendenze di ascesa, e ci sono però anche delle tendenze di discesa, tanto è vero che ci sono certi nobili della città che si abbassano e perdono la considerazione di nobili. Un caso eccezionale come quello da nominare, siccome conferma la regola, è il caso di Jungboy, dove la comunità cavalleresca, no, che già che si può già cogliere nel 1260 dalle fonti, non si mescola, resta nettamente staccato, se ho ben capito, dal resto della cittadinanza. Adesso verrei al punto della nobiltà cittadina e sulla costituzione cittadina. Anche qui ha una grande importanza la funzione di giudice, e come abbiamo visto poi all'esempio degli sviluppi a Vienna, questo iudex che proviene prima dallo strato della nobiltà, questo ufficio del iudex diventa sempre più poi un ufficio coperto da qualche cittadino. Anche la circoscrizione giudiziaria nel tempo vede una variazione. Per lo sviluppo di una certa autonomia delle città austriache, si può dire parlare solo di una certa autonomia, perché le città non vengono mai autonome, non perderanno mai il signore, in virgolette forse signore, allora solo una certa autonomia, ha l'importanza il secolo XIII, in cui appaia una figura che si chiama console giurato, e questo console giurato è l'inizio di un consiglio che si sta formando al seno delle città austriache. questo consiglio come rappresentanza della cittadinanza e come non molto vario in quanto si consolida presto su 12 rappresentanti. Io non trovo la pagina. L'autonomia cittadina è poco sviluppata per ragioni già dette, perché gli sviluppi delle città avvengono tardi, cioè quando la RSA è già consolidata, e anche, come dice Guida, per mancanza di potenzialità economica. Non ci sono grandi ragioni di attriti all'interno della città, perché non c'è una grandissima differenza economica tra i diversi strati, e perché dall'altra parte c'è sempre questo signore della città che resta e contro il quale molto di rado lei ha nominato per Vienna due rivolte soltanto, sono state durante i secoli XIII e XIV, però queste rivolte, una di queste rivolte poi ha comportato un cambiamento nella struttura dell'aristocrazia cittadina, in quanto quegli strati che hanno aiutato di sopprimere questa rivolta, non so se si può alzare di la rivolta, ma questa non so, meno forte, comunque diciamo la rivolta virgolette, sono una parte della nobiltà, sono i mercanti e sono i ricchi artigiani che approfittano di questa situazione e che subentrano in quella oligarchia aristocratica che era stata solo all'inizio. Mi sembra una cosa molto importante che è stata detta da Nietzsche, che queste rivolte non sono mai rivolte di un ceto soltanto, ma sono che vanno attraverso i ceti, e questo mi ricorda un libro più recente, diciamo, sulla situazione delle città italiane, e precisamente penso ai saggi raccolti da Lauro Martinez su Violence and Civil Disorder, violenza e disordine civile nelle città italiane del tardo medioevo. Anche lì si vede che non è mai uno strato sociale, un ceto sociale esclusivo, ma ci sono certe clientele che partecipano. E sottolineo questo per un qualche parallelismo con le città austriache o con Vienna. Sento odore di bruciato. Prego? Sentivo odore di bruciato. No, basta un abbraccio sul golf. Vabbè. Comunque, per far parte, nonostante che sta cambiando qui il vertice dopo questa rivolta, resta sempre il fatto che certi criteri per far parte dei ceti elitari all'interno della città restano tali quali, c'è il patrimonio, gli uffici cittadini, gli uffici in servizio al principe, agli enti ecclesiastici e poi il possesso di di immobili. Quanto alla composizione precisa del Consiglio di Vienna, perché Vienna, benché un'eccezione per le città austriache, per la grandezza, perché c'è una città residenziale, eccetera, può comunque dare, essere un modello lo stesso per lo sviluppo delle città più piccole. Allora, quanto alla composizione dei consigli, noi siamo mal informati perché si sono trasmesse poche liste sui membri del consiglio. Però vediamo un intervento da parte dell'autorità ducale con un'ordinanza sulla composizione del consiglio, e questo della fine del 300, 1363, se ricordo bene qui. 96. No, 96? Sì, 96 ho scritto. 1396. E questo ordine ducale determina che d'ora in poi l'elezione del Consiglio di Vienna debba avvenire in maniera che un terzo del Consiglio provenga dalla città, dai cittadini ereditari, una traduzione letterale da Erbürger, specificherò poi che sono Erbürger, un terzo dai mercanti e un terzo dagli artigiani. Erbürger, secondo Pinta, sono i cittadini che vivono dalle rendite immobili, cioè i cittadini che non si sporcano le mani con lavori meccanici, insomma. Abbiamo poi come da interpretare questa composizione specificata del Consiglio? Mentre lo interpreta come espressione di un arbitraggio di cercare un equilibrio all'interno della città da parte del signore cittadino. Cioè qui ci sono certi attriti all'interno della città che vengono così bilanciati. Abbiamo anche qui nel corso, o già all'inizio del 400, qualche cosa che avevamo visto anche nelle città, soprattutto dell'Alsazia, se mi ricordo, queste rivolte che vanno contro gli ebrei. È stato accennato solo poco, ma forse questo offre poi lo spunto per ulteriori discussioni. E poi sono anche delle rivolte, cioè in questo stesso periodo, delle rivolte da parte di 5 artigiani contro il Duca e contro il Consiglio. E la ragione è molteplice di questa rivolta, soprattutto forse è da vedere nel fatto di misure economiche che hanno pesato di più sugli strati inferiori, misure economiche in quanto una misura economica che pesa su coloro che non seguono delle vigne personali, cioè che devono comprare il vino, apparentemente una tassa, io non l'ho sentito, una tassa che pesa sui vini, un'imposta. E con questa rivolta spartisce una cosa che non avevo nominato prima, spartisce quello che è stato chiamato il Consiglio Esteriore, perché il Consiglio del quale si è parlato finora sempre è il Consiglio, praticamente il Consiglio, ma a questo Consiglio a un certo momento si è messo a lato un Consiglio Esteriore che era rappresentato soprattutto, rappresentanza soprattutto dei ceti inferiori, e con questa rivolta di questi cinque artigiani il consiglio esteriore è scomparso. Abbiamo già detto di situazioni di conflitto, ci sono pochi, io vengo adesso alle ultime conclusioni qui. La differenza economica tra i cibi non è grandissima, poi il principio del governo, il principio delle strutture costituzionali è costante, sempre il signore cittadino degli strati aristocratici e altri strati e gli strati, cioè i ceti intermedi e i ceti inferiori non si differenziano molto tra di loro e in più non ci sono delle forti corporazioni, non ci sono delle possibilità di agire unitamente perché non ci sono delle corporazioni e come abbiamo visto anche in Germania ci voleva qualcuno che avesse le idee chiare che dicesse ora fate questo e quello e qui apparentemente non è stato. Non so dove si è dimenticato qualcosa ancora, comunque sarà poi la discussione come verranno fuori i punti più approfonditi. Dankeschön. Vielen Dank. Facciamo una pausa di 10 minuti. Fino alle 5:10, 10 Minuten Pause. Herr Knittler, Sie haben hier die Gründungsphasen der Städte aufgeführt und dabei unterschieden zwischen dem 12. Jahrhundert, dem 13. und dem 14. und 15. Jahrhundert. Den 14. und 15. Jahrhundert weisen Sie 26% zu und also vielleicht 20 Städte. Gibt es eine Möglichkeit, diese Zeitphase noch stärker zu differenzieren, etwa in der Weise, dass man um die Mitte des 14. Jahrhunderts einen Einschnitt legt, eben um die Zeit, die ja mit der Pest und deren Folgen jedenfalls in anderen vergleichbaren Regionen offenkundig doch einen Einschnitt bewirkt hat, insofern als danach nur noch vereinzelt neue Städte gegründet worden sind. Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage, gibt es finanzielle Beziehungen zwischen der städtischen Oberschicht und den jeweiligen Landesherren bzw. adligen oder auch geistlichen Stadtherren. Il professor Hafferkamp vuole sapere due cose. Uno riguarda la fase delle fondazioni delle città austriache che sono state date in percentuali e il professor Hafferkamp vorrebbe sapere se è possibile un'ulteriore differenziazione in quanto per esempio se si può fare una differenziazione tra le città fondate all'inizio o nella seconda metà del 300 e della prima metà del 300 e della seconda metà del 300 ovviamente per l'intervento della peste mezzo. Questa è una delle domande, poi la seconda è quella se ci sono delle relazioni finanziarie tra il ceto aristocratico delle città austriache da una parte e i signori delle città dall'altra. Cioè, Herrschaft zu hinterlassen. Ja, zunächst zur Frage der Gründungsstadt. Gründungsstädte ohne Vorgänger, städtische, vorstädtische, dörfliche, gibt es an und für sich sehr wenige. Die Stadtgründung ohne solche Vorläufer setzt eigentlich im späten 12. Jahrhundert ein. Wir haben hier ein typisches Beispiel im Falle Wiener Neustadt 1194. Und vielleicht auch, da ist die Frage noch nicht ganz geklärt, bei Freistadt in Oberösterreich um 1200. Das nächste Beispiel einer Gründungsstadt ohne Vorgänger, erst im späten 13. Jahrhundert, als König Ottokar Marchegg anlegt. Allerdings ist auch hier eine ältere, kleine Siedlung womöglich im Besitze des Bischofs von Passau feststellbar. In diesen hier genannten drei Fällen kann man eindeutig von einer Stadtgründung, Gründung aus wilder Wurzel oder so ähnlich lauten die Termini technici, sprechen. Wir haben auch eine ähnliche Situation etwa in Knittelfeld, 1224. Nun sind das aber zweifellos Ausnahmen, die deutlich, zumindest was die beiden Erstgenannten anlangt, an einer Schwelle stehen. Wir haben im Falle Neustadts und Freistadts erstmals das Suffix Stadt im Stadtnamen, während ältere städtische Siedlungen durchaus das Suffix Burg tragen. Typisches Beispiel: Kloster Neuburg, Chor Neuburg, ursprünglich eine Siedlung. Wir können allerdings im frühen 13. Jahrhundert Stadtgründungen von der topografisch-architektonischen Seite her erkennen. Und zwar in der Form, dass solche Gründungsstädte anderer Art an ältere vorstädtische, burgstädtische Siedlungen angeschlossen werden. Diese älteren Mittelpunkte sind zum Teil Mittelpunkte in geistlichen Immunitätsbezirken oder auch schon ältere Mittelpunkte in landesfürstlicher Hand. Man kann etwa am Donaulauf nach Osten feststellen, wie die landesfürstlichen Residenzen wandern, und im 13. Jahrhundert erhalten diese älteren Burgorte, die Urbs, Kremisa, Kremsburg oder eben Neuburg, dann planmäßige, gegründete Erweiterungen. Vielfach scheint der Gründungsvorgang mit der Zielsetzung verbunden zu sein, ehemals einem geistlichen Herrn oder auch einem feudalen unterstehende Städte durch landesfürstliche Gründungsakte als nunmehr zur Pertinenz des landesfürstlichen Guts gehörig darzustellen. Diese Entwicklung zeichnet sich vor allem in Lande ob der Enns ab, wo nach 1200 in einer Reihe von Fällen ältere Mittelpunkte, etwa Linz, Enns, Wels, die sich vorher in der Hand von auswärtigen Bischöfen, von Würzburg, von Passau, vielleicht von Salzburg, Linz ist unsicher, befunden haben, an den Landesfürsten gefallen waren und nunmehr um Gründungsstädte, Gründungsformen, vielleicht besser gesagt, erweitert werden. Diese Phase der Gründung aus wilder Wurzel ebbt bereits im späten 13. Jahrhundert ab. Wir haben im 14. Jahrhundert, so viel mir bekannt ist, in den hier genannten Gebieten keine Gründungsstadt mehr nachzuweisen. Eine Stadt im Herzogtum Krain, was ich hier nicht angesprochen habe, wurde noch unter Rudolf IV. Angelegt in Krain, folgen dann noch typologisch der Gründungsstadt ähnliche Entwicklungen im 15. Jahrhundert. Das Beispiel Rudolf IV. Ist vielleicht geläufig, es ist Rudolfswerth. Was hier angesprochen worden ist mit einer Fortführung der Urbanisierung, ist im Wesentlichen eine Weiterführung, vielfach auch nur eine terminologische Aufwertung älterer Siedlungen, die vielfach mit dem Begriff Forum, Markt bereits im 13. Jahrhundert nachweisbar werden. Ich konnte darauf hinweisen, dass im 14. und 15. Jahrhundert die patrimoniale Stadtbildung sicherlich unter Anführungszeichen dominiert. Das heißt, dass die führenden Landherrengeschlechter den Mittelpunkten ihrer Herrschaft den Titel Stadt vermitteln. Das heißt, es ist hier kein Stadterhebungsakt von landesfürstlicher Seite in der Regel vorgegeben, sondern die Städte werden in Urbarien, in der Regel also in Quellen des jeweiligen Feudalherrn, als Stadt bezeichnet, wenn er sie für den Mittelpunkt eines Herrschaftskomplexes ausersehen hat. Zu Stadterhebungen kommt es dann erst im 15. Jahrhundert in drei Fällen, jetzt einmal für den Bereich Österreich, wobei in zwei Fällen es einem Feudalherrn genehmigt wird, sein Forum, seinen Markt mit einer Mauer zu umgeben und mit einer Freiung zu verbinden und zur Stadt zu machen. Das hat in einem Fall, im anderen Fall, das erste Beispiel der Stadt ohne Mauer, das ist Krain, am Ende des 15. Jahrhunderts wird diese Forderung nach Mauerbau nicht mehr erhoben. In einem weiteren Fall wird die Stadterhebung eines bisher bereits in der Hand des Landesfürsten befindlichen Marktes vollzogen. Es ist das der landesfürstliche mitleidende Markt Baden 1480. Zu Neugründungen kommt es nicht, es kommt eben nur zu einer formalen Aufwertung, die sich im Wesentlichen nur im Titel niederschlägt. Zur zweiten Frage der finanziellen Beziehungen zwischen der städtischen Oberschicht und dem Landesfürsten konnte ich bereits hinweisen, dass vor allem in Wien, aber auch bei Bürgern anderer Städte ein deutliches Naheverhältnis feststellbar ist, in der Form, dass gehobene Bürger als Amtleute, als Hubmeister, also als Kämmerer, als Verwalter landesfürstlichen Gutes auftreten, wobei diese Übernahme von Verwaltungsagenten in der Regel auf dem Pachtwege erfolgt, in der Form, dass der Pachtbetrag, der geschätzt wird, zunächst zu erlegen ist und dann hat der Pachtnehmer eben zu sorgen, wie er diesen Betrag wieder hereinbekommt. dass dabei gute Geschäfte zu machen waren, zeigt sich in der ökonomischen Ausstattung des Besitzes dieser Bürger, etwa des Bürgers Gozzo von Krems, dessen Stadtburg, könnte man sagen, sie ist das einzige weitgehend komplett erhaltene romanische Haus noch heute in Krems erhalten ist. Wir wissen aber auch, dass eine Vielzahl dieser Hubmeister, Amtmeister, patrizischer Herkunft in der Zeit nach der Tätigkeit im Dienste des Fürsten Güter auf dem Lande erworben hat. Es lässt sich auch in einem Fall ein Konsortium von Patriziern nachweisen, das dem Fürsten Kredite vermittelt hat, während es im 13. Jahrhundert wiederum auch einen Fall gibt, im frühen 13. Jahrhundert, wo der Landesfürst als Kreditgeber für die Kaufmannschaft aufgetreten ist. Due risposte molto lunghe e quanto riguarda le città fondate ex novo, ci sono poche città fondate ex novo, nel 200 sono due o tre, una dei casi più noti di Neustadt, ma queste sono eccezioni. Spesso si possono vedere queste trasformazioni di insediamenti preesistenti in città solo dal cambiamento della desinenza in quanto acquistano la desinenza città anziché borgo o mercato come era prima. Le fondazioni sono riconoscibili dal punto di vista topografico e architettonico in quanto si può vedere se sono preesistenti insediamenti anteriori, se sono esistenti insediamenti anteriori o se è una fondazione ex novo. Lo scopo di fondazioni di città o di trasformazioni di insediamenti preesistenti in città può essere il seguente: di sottrarre insediamenti appartenenti ad istituzioni ecclesiastiche che stanno all'esterno, come abbiamo sentito adesso di Bamberg per esempio, sottrarre questi insediamenti tramite atti di fondazione in città da queste istituzioni e di sottometterli al signore che li ha fondati come città, cioè al principe, al duca stesso. Nel XIV secolo non si trovano più fondazioni di città nuove. Nel XV secolo abbiamo dei pochi casi in un territorio dell'Austria che qui non è stato considerato, cioè nel Tranio. E c'è la Carniola. Il Tranio che No. Si vede che non siete dell'Italia settentrionale orientale, perché c'è il Tranio. Ci sono anche le salsicce del Tranio. Mi sembra che il fate con la carne e infatti quei gruppi di musicisti che si chiamano Oberkrainer, in italiano si chiamano del Tranio. Siete di altre regioni, se permettete, sono più friulana di voi, no? Carniola. Forse una forma dialettale, non lo so. Carniola, allora, grazie. Ja, dir. In certi volte non si tratta di fondazioni di città, cioè si vede che qui è molto difficile di cogliere quando un insegnamento è città e quando no. Certe volte si tratta soltanto di un'evalutazione terminologica di una città che prima si chiamava Forumark, Borg, eccetera, che diventa adesso città. E spesso questo avviene quando uno dei signori, per vari signori territoriali, prevede di stabilire all'interno di questo insediamento la propria residenza. E certe volte si può riconoscere questa trasformazione di insediamento precedente non cittadina e in città anche dalla costruzione di mura, ma questo non deve essere necessario, infatti nel secolo XV non avviene più sempre. Quanto invece al secondo punto sul finanziamento da parte di ceti aristocratici, di mercantili verso il signore feudale, ci sono dei casi di partecipazione alle entrate del signore feudale tramite il fitto di certi uffici, soprattutto, non so se il fitto è giusto in questo caso o se è solo per i moti di fitto, tramite questo fitto di uffici, come l'ufficio soprattutto del Buchmeister, che è uno che riscuote le imposte, cioè viene data una certa somma al signore feudale, poi il personaggio si occupa della risposta di questa somma. Ma qui vorrei domandare una cosa più, se questo avviene per incanto o in che modo, perché a Genova questo è normalissimo e si fa per incanto. Diese Ämter werden nicht versteigert oder auf welche Weise? Nein. Nicht die meistbietenden, nein. Allora non vengono date. So viel gab es gar nicht. Vielen Dank. Ich habe Herrn Schulz und Herrn Nobili. Herr ja. Also ich möchte mich nicht zur Ministerialität äußern. Drei kurze Fragen stellen. Die erste gleich anknüpfend an das, was Herr Haferkamp zur Periodisierung der Stadtentstehung gefragt hat. Ich erinnere mich an eine Tagung, die in Niederösterreich in Zwettl stattgefunden hat. Und unter dem Thematik stand die Märkte. Damit ist eine Zeit und ein Sachverhalt umrissen, der das ausgehende Mittelalter und die Kümmerform der städtischen Neugründung im ausgehenden Mittelalter charakterisieren soll, gerade als eine Bezeichnung dieses österreichischen Raumes. Daran, ich weiß, Sie waren auch dabei bei dieser Tagung, also haben wir eine gemeinsame Erinnerung. Daran knüpft sich für mich die Frage an, hat mit dieser Form der Marktgründung oder Markterhebung im Spätmittelalter auch eine neue Funktionszuweisung für adlige, stadtadlige Geschlechter stattgefunden, im Zusammenhang mit der Frage, welche Aufgaben sollten eigentlich diese Märkte wahrnehmen? Zentrale Nachposition selbstverständlich, aber eben vor allen Dingen Verwaltungszentren und militärische Zentren auch des Territoriums des Landesstaates sein. Und das wäre also für das Spielmittelalter noch eine ergänzende Frage. Die zwei anderen Fragen erstrecken sich auf die Entwicklung von Wien. Erstens, meinen Sie, dass 1308 die Empörung einen wesentlichen politischen und gesellschaftlichen Einschnitt in der Entwicklung von Wien darstellt, dass es zu einem grundsätzlichen Wandel der Führungsschicht in diesem Zusammenhang gekommen ist und vielleicht auch eine von Ihnen auch angedeutete latente ältere Tradition, die auch eine reichsfreie Stadt führt, nämlich das Privileg von Friedrich Barbarossa, als im Hintergrund stehend, wo er ausdrücklich Wien mit diesen Rechten begabt worden ist und nun sehr viel stärker der Landesherr politisch sich in den Vordergrund drängt. Damit in gewisser Weise zusammenhängend die dritte Frage: Ist die relative Unselbstständigkeit und relative soziale Ruhe in Wien nicht auch wesentlich zu erklären durch die Residenzstadt Wien? Eine stärkere politische Organisation der Zünfte auch teilweise dadurch verhindert worden, weil es immer diese einerseits Zuwendung zum Hof gegeben hat, der Handwerkerschaft, andererseits zum Markt, die sehr viel stärker, das sehr viel höhere Risiko, militärisch und einen Konflikt einzugehen. Alles das können prägende Gründe für den Verfassungs- und Sozialcharakter dieser Stadt gewesen sein. Wobei ich nur noch einen kleinen Aspekt hinzufügen möchte, die von Ihnen angesprochenen Bildwerker oder Kirschner sind sicherlich eine der typischen Gruppen, die nicht eigentlich in die Gruppe von Handwerkern hineingehören, sondern ohnehin primär eher der Kaufmannschaft sich zuzuordnen sind, aber immer eine gewisse Affinität zu einem Hof und Herrschaft auch aufweisen und damit eine repräsentative Gruppe sein können für das, was ich mit dem Residenzcharakter und Gewerbe, besonderen Charakter des Gewerbes in Wien ansprechen wollte. Allora sono state fatte tre domande del professor Schulz, una riguarda di nuovo la periodizzazione e ricorda un convegno di alcuni anni fa a Zwettel in Austria che riguardava i mercati e che riguarda proprio il tempo e la situazione in cui ci troviamo qui, cioè il dato medioevo. E il professor Schulz ricordando questo convegno domanda se se nuovi insediamenti e nuove fondazioni di città o trasformazioni di insediamenti in città non hanno comportato anche nuove funzioni per famiglie nobili, funzioni che vedrebbe soprattutto nel campo militare e amministrativo. Questa è la prima domanda. Le altre due vertono intorno a Vienna, e cioè la rivolta nominata del 1308 avrebbe comportato un cambiamento negli strati aristocratici della città, in quanto è da collegarsi sulla tradizione anteriore, cioè un privilegio avuto da Vienna da Federico II, e con questo implicitamente contro il signore feudale. La terza domanda, se la relativa pace e tranquillità vienese non si spiega come non si spiega dal fatto che Vienna è una residenza e con questo lo sviluppo delle corporazioni aveva un minore vigore e se questi gruppi di artigiani che sono stati nominati come esistenti a Vienna non sono gruppi artigianali atipici in quanto si tratta di feliciai e di feliciai che sono chiaramente degli artigiani sì ma artigiani nelle vicinanze del consumatore che è la corte, insomma, non prettamente artigiani, più nel servizio degli abitanti della residenza. Ja, zunächst zum Marktproblem. Das Marktproblem ist sicherlich noch eine nicht ausgestandene Sache. Wir müssen hier weiter ein bisschen zurückblenden und zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, dass der Begriff Forum im 13., im 12. Jahrhundert eigentlich vielfach die Norm der Vorstufe für die später städtische Siedlung bildet. Seit dem 13. Jahrhundert ist dann eine deutliche Differenzierung feststellbar, wobei ich hier, glaube ich, mit Klebel formulieren darf, dass Märkte eben den Typus bürgerlicher Siedlungen in der Hand von Adeligen bedeuten, während Städte eben in der Hand des Landesfürsten befindliche Bürgersiedlungen darstellen. Es ist zweifellos eine sehr grobe Formel, sie trifft aber doch im Wesentlichen den Kern der Sache und viel weiter wird man, glaube ich, nicht gehen können, weil doch auch jeweils die Herrschaftsstruktur des einzelnen Territoriums festzustellen und mit zu berücksichtigen ist. Wir wissen, dass zur vollen Herrschaft, zu den vollen Herrschaftsrechten des Adeligen, des Landherrn, neben den bekannten Gericht, Maut, Pfarre und so weiter, auch der Markt gehört. Und damit ist der Markt im Wesentlichen bereits Pertinenz der vollentwickelten Herrschaft seit dem 13. Jahrhundert. Und der Markt bildet eben in der Mehrzahl das Zentrum eines dieser feudalherrlichen Komplexe. Welche Aufgaben diese Märkte erfüllt haben? Nun, zweifellos wird man es richtig sehen, wenn sie vor allem dem Umsatz in der Herrschaft dienen sollten. Man wollte natürlich auch Anbieter von außerhalb der Herrschaft heranziehen durch günstige Konditionen, die auf den Märkten geherrscht haben. Was ich nicht glaube, dass es sich um militärische Zentren gehandelt hat, da die Märkte ja doch im Gegensatz zu den Städten, auch wenn auch da Ausnahmen festzustellen sind, in der Regel nicht ummauert gewesen sind. Es lässt sich dann vor allem im 15. Jahrhundert als Reaktion auf die Agrarkrise eine Verstärkung des Weinbaus nachweisbar ist, vor allem in den Weinbaugebieten eine starke Intensivierung der bisherigen dörflichen Siedlungen, die nun als Märkte erscheinen, nachweisen. Wir wissen ja, dass der Weinbau als sehr arbeitsintensiv und doch kapitalträchtige Tätigkeit sehr nahe der gewerblichen Tätigkeit anzusiedeln ist. Also zweifellos spielt neben organisatorischen, administrativen Bedingungen, spielen auch ökonomische Bedingungen für die Entstehung dieser zahlreichen patrimonialen Märkte im Spätmittelalter eine gewisse Rolle. Nun zur zweiten Frage. Zweifellos ist der Aufstand von 1308 ein wesentlicher Einschnitt oder wird zumindest als solche gesehen. Meine Darstellungen basierten ja nicht auf eigener Forschungstätigkeit, sondern auf einer Zusammenschau der vorliegenden Literatur. Man kann eben im frühen 14. Jahrhundert eine Umschichtung feststellen, eine Umschichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die älteren ritterbürgerlichen Patrizier durch andere Gruppen ersetzt werden. Nun zur Frage der Tradition der Reichsfreiheit von Friedrich II., die zweifellos im Stadtrecht eine gewisse Kontinuität findet. Das reichsstädtische Stadtrecht wird dann in späteren Stadtrechten wiederum rezipiert, dieses dann 1340 zu einer Neukodifizierung kommt. Wesentlicher als das Reichsprivileg Friedrich II. Erscheint mir die reichsfreie Stellung, die Wien unter Rudolf I. Besessen hat und die dann durch seinen Sohn Albrecht I. Aufgehoben worden ist. Und hier hat sich ja im Zusammenhang mit anderen Faktoren eben im Zusammenhang der Jahre 1287-88 ein Aufstand entwickelt, der tatsächlich als Aufstand gewertet werden kann. Hier noch einmal ein Kampf der Bürger ums alte Recht gegen die neue Stadtherrschaft und um die reichsfreie Stellung. Dass dies wenig gefruchtet hat, ist sicherlich durch die doch sehr rasche Verstärkung der landesfürstlichen Gewalt, die zweifellos durch den Ministerialenaufstand von 1296 nochmals erschüttert wurde, zurückzuführen. Zur relativen Ruhe in der Residenzstadt Wien. Ich habe darauf hingewiesen, dass soziale Konflikte im Wesentlichen erst im Zusammenhang mit dynastischen Auseinandersetzungen sichtbar werden. Die Rolle der Zünfte wird man sicherlich nicht nur von daher bewerten dürfen, dass es sich hier um eine Residenzstadt gehandelt hat, die entsprechende Marktaussichten geboten hat. Wir wissen, dass die Zünfte in Österreich sich analog den Städten sehr spät entwickeln, dass gerade in Wien, wie auch etwa in Wiener Neustadt, die Zünfte anfangs keineswegs autonom sind. Wir haben eher hier den Typus des Amtes vorliegen, des Amtes, wobei zunächst Beschaumeister seitens des Fürsten eingesetzt werden und dann der Stadtrichter als Vertreter des Marktbannherrn bestimmte Abgaben von den Zünften zu erhalten hat. Also man wird sagen dürfen, dass die Zünfte nicht vor dem frühen 14. Jahrhundert voll entwickelt auftreten und dass sie in einer weitgehenden Abhängigkeit vom Stadtherrn gehalten werden. Zum Problem des Wildwerkers. Es ist sicherlich richtig, dass wir hier es mit einer Vertreter einer Berufsschicht zu tun haben, die zwischen dem Handel und dem Gewerbe, zwischen dem Handel und dem Handwerk angesiedelt ist. Es ist ja tatsächlich so, dass die frühesten Aufsteiger in die Ratspartei, sofern wir eben von Handwerkern, ich habe auch dann gesprochen von Gewerbetreibenden, um den Begriff Handwerk in diesem Zusammenhang nicht zu gebrauchen, eben jenen Gruppen zugehören, die auch anderswo zu den Aufsteigern gehören. Das sind es die Goldschmiede, es sind es aber auch Vertreter besonderer qualifizierter Lebensmittelgewerbe wie der Fleischhauer, die ja sicherlich im Zusammenhang mit dem Wiener Viehhandel, der beträchtlich gewesen ist, gesehen werden müssen. Die Kürschner stellen aber nicht nur im frühen 14. Jahrhundert eine Gruppe dieser Aufsteiger dar, sondern sie sind dann doch auch noch im frühen 15. Jahrhundert innerhalb der Gruppen zu sehen, die nicht zum Patriziat zählen, die nicht im Rat organisiert sind, sondern die im Pendant zum Rat im genannten Kolleg erwähnt erscheinen. Deshalb glaube ich, dass man die Kürschner, die in Wien hier genannt werden, nicht unbedingt bereits dem Kaufmannstand zuordnen kann, sondern auch die Zahl, die hier genannt ist, ist beträchtlich, eher einer Zwischenschicht, die man halt sehr schwer lokalisieren kann. Forse comincio con la terza risposta che mi è ancora più presente. La funzione delle corporazioni in una città residenziale come Vienna, se non è atipica, cioè se la presenza della residenza non ha evitato uno sviluppo maggiore delle corporazioni, si vede in questo senso Vienna non come atipico e la funzione, in quanto la funzione delle corporazioni generalmente o lo sviluppo delle corporazioni nelle città austriache avviene generalmente molto tardi, non prima del XIV secolo, allora non è qui un caso eccezionale. Quanto alla posizione, diciamo così, di Pellicciari, non come artigiani e non come commercianti, ma come un gruppo che sta tra queste due categorie, sono infatti i pellicciai, insieme agli orefici e ai macellai, i primi che riescono in un'ascesa sociale, ma non tutti. E allora quella posizione dei pellicciai, anche se una posizione intermediaria, si avvicina tuttavia più agli artigiani che ai commercianti. Allora vado verso la seconda risposta. Se la rivolta di Vienna del 1308 ha comportato veramente un netto cambiamento strutturale in seno dei ceti sociali della città, dice di sì, e quanto alle relazioni con i privilegi avuti da Vienna, da Federico II, che dava a Vienna lo stato di una Reichsstadt, una città dell'impero, lo vedrebbe piuttosto questo sviluppo non da annotarsi ai tempi di Federico II, ma piuttosto al periodo di Rodolfo I, che aveva riservato alla città a Vienna la stessa posizione all'interno dell'impero. Se non che suo figlio Alberto I ha cassato questa posizione, Vienna è ritornata nella posizione, cioè ha perso questa posizione di Reichsstadt, e da qui si spiega anche chiaramente la lotta della cittadinanza a favore, cioè la rivolta come espressione di una lotta a favore del precedente stato della città, che chiaramente era migliore. Ora vengo alla prima domanda, il problema dei mercati. E la funzione dei mercati è certamente duplice, è una funzione amministrativa della nobiltà e una funzione economica, in quanto permette lo scambio all'interno di un territorio di una determinata Herrschaft e in quanto permette anche l'accesso con delle merci dal di fuori di questa Herrschaft, ma non è un, il relatore non vedrebbe la funzione dei mercati una funzione militare, in quanto solo di rado sono murati, allora chiaramente non fortificati. Sì, è stato dato ancora una definizione della differenza tra mercato e città, che però viene ritenuta troppo grossolana. Il mercato sarebbe un insediamento di cittadini in mano ad una famiglia nobile e la città sarebbe un insediamento di cittadini in mano di signori Duca. Di Luca, sì, del signore Teodani. Dankeschön. Io volevo chiedere se quando si formano queste città o questi insediamenti si trasformano in città, se si individua anche o viene limitato a un certo territorio. E cioè queste città, questi insediamenti quando si trasformano in città, contemporaneamente se anche si forma un certo territorio oppure no. E poi se ciò comporta anche questa trasformazione di città, certe forme di sinecismo, cioè di agglomerazione, di popolazione. Queste domande che volevo fare. Zwei Fragen, das eine, ob bei der Gründung von Städten oder der Verwandlung von Märkten in Städte auch ein Territorium der Stadt zugeordnet wird in einer Form. Die zweite Frage, ob diese Veränderung zur Stadt auch eine Veränderung in der Form der Einwohnerschaft, das heißt der Häuser und so weiter, mit der Bauweise. Die Frage ist, glaube ich, relativ kurz zu beantworten. In der Regel verfügten die Märkte bereits über ein zugehöriges Gebiet, den Burgfried, und nicht überall, aber doch etwa in den Bereichen, die ich hier im Wesentlichen ansprechen konnte, in Niederösterreich und in der Steiermark, oder Österreich und in der Steiermark, zur Ausbildung eines Stadtterritoriums ist es in Österreich nirgends gekommen, lediglich in Einzelfällen haben dann Städte im 16. Jahrhundert die dazugehörigen Herrschaften erworben, ohne dass damit aber irgendwie eine Aufwertung ihrer Stellung erfolgt wäre. Dieser Erwerb der Herrschaften erfolgte vor allem deshalb, um die Konkurrenz auf wirtschaftlichem Gebiet kontrollieren bzw. ausschalten zu können. Bei der Veränderung vom Markt zur Stadt gab es in der Regel keine strukturellen Veränderungen. In der Regel. In Einzelfällen wird zweifellos eine Privilegienvermehrung feststellbar. Etwa zeigt sich, dass zu den städtischen Privilegien vielfach das Niederlagsprivileg gehört, das etwa Baden bei der Stadterhebung 1480 erhält. Ansonsten verbindet sich, wie gesagt, bis ins 15. Jahrhundert die Veränderung vom Markt zur Stadt mit dem Mauerbau, der dann im Falle, den ich bereits anziehen konnte, im Falle Greins nicht mehr erfolgt ist. In der Veränderung vom Dorf zum Markt Gibt es vielleicht stärkere Veränderungen, die aber auch nicht allzu hoch veranschlagt werden dürfen? Wir haben hier im 16. Jahrhundert, also außerhalb unseres Betrachtungszeitraumes, Beispiele, wo es dann eben heißt, das Dorf X wird zum Markt erhoben und die Bürger und die Bewohner werden damit zu Bürgern. Es geht hier zweifellos mitunter auch um das Problem der Bestellung des Ortsrichters, der nun nach einem Vorschlag der Gemeinde bestellt werden kann. Bisher war weitgehend der Dorfherr das bestimmende Organ. Und letztlich werden vielfach Dörfer zu Märkten erhoben mit der Implikation, dass es zu einer Ablöse der Naturalrobot kommt. Also bisher mussten vor allem im ostösterreichischen Raum die einzelnen Bewohner ihrem Dorfherrn Naturalrobotdienste leisten und mit der Erhebung zum Markt wird diese Naturalrobot in eine Geldrobot abgelöst. Es ist eben ein Geldbetrag jährlich zu erlegen. Das sind die wesentlichen Veränderungen, die bei der Markterhebung bzw. der Stadterhebung zustande gekommen sind. Zwei Fragen. Burgfried ist ein Gerichtsbezirk, ist ein voller Besitz des Landes durch die Stadt oder was zeichnet den Burgfried aus? Ein Friedensbezirk? Der Burgfried ist ein Niedergerichtsbezirk um die Stadt, um den Markt herum, der sich meistens mit den Burgrechtsgründen, also den Gründen, die im direkten Besitze der Bürger sind, deckt. Ja. Und Niederlagsprivileg? Das, was wir Stapel nennen? Oder das im Wesentlichen, ja. Allora, la prima domanda, se con la fondazione delle città ci fosse anche una specie di territorio, il relatore dice una specie di territorio, il cosiddetto Burgfried, c'era già prima. Si tratta di una circoscrizione proprio intorno al mercato o alla città, dove la città ha la giurisdizione bassa e dove, ha anche, dove sono anche le proprietà dei cittadini o cittadini del mercato. In un secondo tempo, cioè se ho capito bene, nel 400, una o l'altra città compra anche uno o l'altro territorio finora in mano di nobili, però non cambia la qualità della città con queste compere e la ragione è economica, cioè di escludere altri concorrenti da questo territorio. La seconda domanda, se c'è una mutazione nel carattere della città in confronto al mercato anteriore, dice che normalmente sono le mura e forse anche una volta una città, prima soltanto il mercato, ha avuto il diritto al mare, adesso non so la cosa. La denominazione italiana, allora lo spiego, è il diritto di far esporre le merci dei mercanti che passano al mercato di questa città. Credo che esista solo nelle parti del Friuli e nel commercio tra l'Austria e la Germania, in quei paesi del terremoto c'erano alcune città che avevano in Italia, ma non è un istituto italiano, mi sembra. In zona Gemona. Sì, Gemona. Gemona, sì. Allora, i mercanti che passano sono obbligati di esporre le loro merci sul mercato per un certo tempo e possono soltanto dopo continuare. diritto che hanno tante città nella Germania, così va bene se qui non esiste, che abbiamo adesso. Il relatore dice che un cambiamento, diciamo, di struttura e di carattere piuttosto avviene col cambiamento da villaggio in mercato, cioè il primo gradino, non il secondo, da mercato in città, perché con questo la comunità che diventa mercato ottiene un certo diritto in quanto all'elezione del giudice, che prima la giurisdizione viene esercitata dal Signore, e normalmente ottiene anche lo cambio dei servizi da dare in naturale, cioè servizi obbligati in una tributo in finanziario. Questo nel Herr Dürrmeier. Eine kurze Frage, Herr Kiesler, Sie haben in Ihrem Vortrag hervorgehoben, dass die österreichischen Städte gesellschaftlich wenig differenziert und wirtschaftlich unterentwickelt oder rückständig waren. Und Sie haben als gemeinsames Merkmal dieser Städte hervorgehoben, dass sie alle zu keiner städtischen Autonomie gekommen sind, weil der landesherrliche Einfluss zu stark war. Besteht hier ein unmittelbarer Kausalzusammenhang oder sehen Sie da auch noch andere Faktoren wirksam? È stato detto che le città austriache, che i ceti all'interno delle città austriache sono poco differenziate e che sono dal punto di vista economico sottosviluppate non hanno raggiunto un'autonomia in quanto hanno sempre avuto il signore cittadino. Se ci sono delle correlazioni e se ci sono altre ragioni per questo stato di cose. Ja, dazu. Wir haben festgestellt, dass die österreichische Stadt im Wesentlichen ein spätes Produkt ist. Damit steht sie ja in einer Linie mit Städten anderer Kolonisationsgebiete, dem deutschen Osten, aber auch etwa dem böhmischen Raum und dem ungarischen Raum, wo es ja auch nicht zu Großstadtbildungen gekommen ist. Dass der landesfürstliche Einfluss zu stark gewesen ist, um hier eine prosperierende Wirtschaft entstehen zu lassen, ist in einem Falle, im Falle Wiens, unter einem bestimmten Vorzeichen zu bejahen. Wir wissen, dass die österreichischen Herzoge, genauso wie etwa die ungarischen Könige, im 12. und 13. Jahrhundert Kaufleuten aus dem Westen, vor allem den Kaufleuten aus Regensburg, aber auch aus anderen bayerischen Städten, bestimmte Handelsprivilegien gewährt haben, die zweifellos für das 13. und 14. Jahrhundert, zumindest im überregionalen Handel, eine Dominanz dieser Städte begünstigt haben. Wir wissen etwa zunächst von der Dominanz der Regensburger auf dem Wiener Platz. Wir wissen von der starken Stellung der Nürnberger im 14. und 15. Jahrhundert, später natürlich dann auch der Augsburger Kaufleute. Gerade in dieser Protektion des ausländischen Kaufmannes kann ein Grund für die Unterentwicklung des österreichischen Handelsstandes gesehen werden. Im Falle Wiens mag vielleicht das sogenannte Stapelrecht von 1221 diese Unterentwicklung mit bedingt haben, die den Wienern monopolmäßig den Zwischenhandel zwischen Oberdeutschland und Ungarn vorbehalten hat. Das heißt, es wurden mögliche Entwicklungsansätze durch dieses damit gewährte relativ leichte Einkommen möglicherweise gehindert. In anderen Fällen hat der österreichische Fürst wohl versucht, den österreichischen Kaufmann und die österreichische Stadt gegen ausländische Städte auszuspielen. Das zeigt sich etwa innerhalb der Auseinandersetzungen zwischen Habsburg und Luxemburg im 14. Jahrhundert. Aber hier hat sich deutlich gezeigt, dass die österreichischen Städte zu schwach gewesen sind, um die Privilegien, die ihnen seitens des Landesfürsten gewährt worden sind, in klingende Münze umzusetzen. Wir haben ein ähnliches Phänomen im 15. Jahrhundert feststellbar, als Friedrich III. Eine Reihe von neuen Niederlags-, also Stapelrechten an Städte verleiht, an Bruck, an Hainburg, vor allem für den Verkehr mit Ungarn und in Konkurrenz zu Wien, und alle diese Privilegien blieben taub. Das heißt, die ökonomische Potenz des Handelsstandes war so unterentwickelt, dass es sogar so massive Unterstützungen nicht nützen konnte. Forse solo in due parole, perché molto tardi si perde l'autobus. Quello che interessa specialmente gli italiani si trova qui nelle città austriache in una situazione che può essere un po' paragonata alla situazione delle due Italie, in quanto anche qui sono i mercanti che vengono da fuori che vengono privilegiati, invece i locali ne soffrono e sono quelli che non hanno nessun vantaggio, insomma, che il mercato nelle mani di Ratisbona e altre città della Baviera. Grazie. Grazie.